woche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Liebe Hörer, jetzt befinden wir uns wieder im Kessler-Sekt-Gebiet, nämlich in unserer Sendung, aber auch gleich kommt der Gang durch die schönen Sektkeller von Kessler Sekt in Esslingen. Zur Geschichte des Kessler Unternehmens gäbe es viel zu sagen. Die Pressemappe ist auch angefüllt mit wunderschönen Fotos und jede Menge Text. Und da geht es natürlich darum, dass es ein kleines und feines Unternehmen ist mit circa 30 Mitarbeitern und einer Riesenzahl von Sektflaschen, die dieses Unternehmen herstellen und auch in die Welt schicken. Zur Geschichte des Kessler Unternehmens kann ich Ihnen sagen, dass es 1826 am 1. Juli gegründet worden ist, und wir greifen ein wenig auch auf Wikipedia zurück und bedanken uns ganz herzlich, denn dieses Volkslexikon sozusagen wird Ihnen das Wichtigste zusammenfassen, und dann, wenn wir auf den Gang mit Herrn Kaiser gehen, dann bekommen Sie Einzelheiten zu hören, die er uns in wunderbarer, klarer Form dann darbietet. Und dann hören Sie also auch ein bisschen den Hall der schönen Keller, wenn wir da durchlaufen. Die Keller stammen aus dem 13. Jahrhundert, also ein sehr alt, ehrwürdiges Gebäude, ein Pfleghof und ein Speyerer Pfleghof, und der gehörte früher der Kirche, die ihn auch erbaut hat. Und später waren dort Handwerker im Mittelalter zugange. Da gibt es einen Gerberkeller zum Beispiel, und wie gesagt, also für uns heute natürlich das Sektunternehmen. 1807 wurde Georg Christian Kessler beim Champagnerhaus Veuve Clicquot Fourneau als Kommis, nämlich Buchhalter, eingestellt. 1810 erhielt Kessler von Barbie Nicole Clicquot Purcura und wurde 1815 Mitglied der Geschäftsführung. Die Witwe und der Prokurist waren sich eine Zeit lang sehr nahe. Das hat sich aber dann aus ungeklärten Gründen wieder abgekühlt. Er war auch verheiratet, seine Frau verstarb ihm und sein Kind, im Kindbett. Jedenfalls, dieser Herr hatte vor, wieder nach Deutschland zurückzukehren, nicht bei der französischen Witwe zu bleiben. Nach dem Wiener Kongress 1815 baute Kessler das Auslandsgeschäft für Veuve Clicquot auf. Große Erfolge erzielte er dabei vor allem in Russland. 1821 wurde Kessler Teilhaber von Madame Clicquot mit der Option, das Unternehmen 1824 vollständig zu übernehmen. Am 1. Juli 1826 erfolgte die Gründung der Firma G.C. Kessler und Kompanie in der ehemaligen Kelter des Karlsheimer Pfleghofs. Hier wurden aus Esslinger Frühburgunderwein die ersten 4000 Flaschen deutschen Schaumweins erzeugt, die, so schrieb die Zeitung Rheinische Provinzblätter, sofort in den Handel kamen. Die Zeitschrift Ökonomische Neuigkeiten und Verhandlungen berichtete im Jahr 1827 als älteste gedruckte Nachricht über das Unternehmen: Herr Kessler in Esslingen hat im letzten Herbste Versuche gemacht, Most von Klövner und Aibling aus Champagnerart zu bereiten und beiderlei Weine, besonders bei Klefner, haben, soweit sie sich im ersten halben Jahr beurteilen lassen, in Beziehung auf Geschmack, Farbe und Mussieren ein sehr günstiges Resultat geliefert. Wunderschönes Deutsch, nicht? Im selben Jahr erhielt Kessler von König Wilhelm I. von Württemberg die große württembergische landschaftliche Verdienstmedaille. Na, das ist doch was. 1829 begann der Export nach Russland, nach Großbritannien auch und sogar in die USA. Man muss bedenken, dass damals die Flaschen noch nicht so schön dick und stämmig waren, wie sie heute sind. Und bei Schaumwein ist ein unwahrscheinlicher Druck. Das wird Herr Kaiser uns dann noch erklären. Und so war natürlich diese Sache auch immer eine recht gefährliche Angelegenheit, wenn man Sekt im Hause hatte. Der konnte ganz schön schnell explodieren. 1832 erfolgte der Kauf der ersten Gewölbekellerei im Speyerer Pfleghof. Dieser ist bis heute Firmensitz und Produktionsstandort der Sektmanufaktur Kessler. 1835 wurde Karl Weiss-Cheneau Teilhaber der Firma G.C. Kessler und Co. und nach Kesslers Tod 1842 leiteten Mitglieder der Familie Weiss das Unternehmen über 170 Jahre lang. König Wilhelm I. von Württemberg verlieh Kessler 1841 den persönlichen Adelstitel und am 16. Dezember 1842 starb Christian von Kessler in Stuttgart, also ein Jahr nachdem er den Adelstitel bekommen hatte. Auf der Leipziger Messe 1850 sowie auf Wein- und Speisekarten guter Restaurants erschien zum ersten Mal die Marke Kessler Kabinett und sie ist damit die ältest bekannteste Sektmarke Deutschlands. Auf der Pariser Weltausstellung 1867 erhielt Kessler in der Kategorie Vin Mousseux eine Silbermedaille. 1881 wurde Kessler königlich württembergischer Hoflieferant und Kessler gehörte 1892 zu den Gründungsmitgliedern des Verbandes Deutscher Sektkellereien, denn da gab es natürlich auch mehr davon. Wilhelm II. Von Württemberg und Königin Charlotte von Württemberg besuchten 1893 die Gewölbekeller und das ist verbrieft, das heißt an der Tafel, an der schönen, an der Wand, an der marmornen, da stehen auch die Namen derjenigen, die Fürsten und Könige waren und Kessler besucht haben. 1904 übernahm Kessler die Sektkellerei Rottweil von den Erben des Rottweiler Maschinenbau- und Pulverfabrikanten Max von Duttenhofer, Entschuldigung. 1843 ist er geboren worden bis 1903, also quasi die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hat er erlebt. Das Unternehmen erhielt als eines der ersten Unternehmen in Esslingen elektrisches Licht und einen Telefonanschluss mit der Rufnummer 13. Na, damals gab es noch kleine Telefonnummern. 1929 wurde Kessler Hochgewächs während der Weltfahrt des Luftschiffes LZ-127 Graf Zeppelin kredenzt. Also man schenkte es dort aus und das wurde dann auch in der Presse besprochen. Auch in dem Passagierflugzeug Dornier Do X gab es Kessler Sekt. Konrad Adenauer entschied sich 1956 nach einem Besuch für Kessler Hochgewächs als Sekt der Bundesregierung für Staatsempfänge. Im Dezember 2004 meldete die Traditionskellerei Insolvenz an. Was natürlich immer sehr schade ist, denn es ist ja kein großes Unternehmen gewesen. Aber 2005 erfolgte ein Neustart des Unternehmens mit einem neuen Gesellschafterkreis als unabhängige Sektkellerei, nach wie vor in sich ruhend unter der Firmierung Kessler Sekt GmbH und Co. KG. 2007 präsentierte sich das Unternehmen im neuen Kessler Carré 18 am Esslinger Rathausplatz und im März 2012 beschloss der Gemeinderat der Stadt Esslingen, den Platz vor dem ehemaligen Speyerer Pfleghof in Georg Christian von Kessler Platz umzubenennen. Das heißt, wenn Sie vor dem Haus stehen, vor dem schönen Fachwerkhaus und zum Teil mit der Steinfassade und der wunderbaren barock aussehenden Holztür, da können Sie dann eben auf dem Christian von Kessler Platz stehen. Ja. Zu einer Besichtigung, wie wir sagten, können Sie sich jederzeit anmelden. Wir wünschen Ihnen dies und haben es selber jetzt mitgemacht und jetzt wollen wir Sie in diese Führung einfach mitnehmen. Wir stehen in einem Kellergewölbe, das ist ja schon mal toll. Und sagen Sie mir, wer Sie sind und was Sie hier Schönes tun für uns und wo wir sind vor allem. Mein Name ist Eberhard Kaiser. Ich arbeite bei der Firma Kessler Sekt in Esslingen am Neckar und bin hier verantwortlich für Marketing, für die Kommunikation und für die Geschichte des Hauses. Seit 2005 haben Sie mir gesagt, etwa? Seit 2005. Ja. Und hier sind wir mitten in der Geschichte. Wir stehen hier in einem der ältesten Gewölbekeller des Hauses Kessler, der in das 13. Jahrhundert zurückdatiert. Sind wir sicher? Guck immer die Gewölbe an. Ja, sieht alt aus und halt schön. Es halt sehr schön. Wir haben hier das ganze Jahr über erfrischende 12 bis 13 Grad Celsius. In Deutschland ist das immer wichtig. Hier ist ja außerhalb auch mal heißer und kälter, genau. Aber für die Erzeugung, für das Reifen des Schaumweines, des Sektes, sind stabile Temperaturen um 12, 13 Grad eben erforderlich. Und das ist die älteste Sektkellerei in Deutschland. Das ist ein tolles, ist es kein Slogan, das ist die Wahrheit? Das ist die historische Wahrheit, auch vom Bundesverfassungsgericht verbürgt. Also es gab da auch eine Prüfung, Musste ein Richter Sekt trinken dafür? Nein. Aber das ist natürlich wichtig, dass man so etwas auch etabliert, weil sicher noch andere Ansprüche dieser Art sind von anderen Firmen. Und dieses ist also verbürgt. Jetzt also diese älteste Sekt, wann ist die denn gegründet? Die Schaumweinbranche hat ja diese Tradition und klar wird es dann irgendwann mal wichtig, wer ist der Älteste der Branche? Klar. Welches Unternehmen ist das Älteste der Branche? Ja, und um diese Frage wurde natürlich gestritten, weil es geht da um Jahre, Monate. Na klar. Und welches Kessler Jahr? Ist also auch gerichtlich anerkannt, dass im Jahre 1826, genau am 1. Juli, mit Kessler die erste und älteste Sektkellerei auf deutschem Boden gegründet wurde. Und zwar hier in Esslingen am Neckar. Mhm. Wir sind quasi noch am Ursprungsort, an dem Sekt produziert wurde. Genau, und Sie haben gesagt, das Gebäude geht zurück auf einen Pflegehof, ja. Ein administratives Gebäude der katholischen Kirche eigentlich ursprünglich. Genau. Ja. Wenn Sie die Größe des Gebäudes sehen, wir haben hier eine Kellergrundfläche von etwa 2000 Quadratmetern, dann können Sie sich vorstellen, wie groß und wie wirtschaftlich bedeutend dieser Pfleghof war. Mhm. Der gehörte nicht der Reichsstadt Esslingen, sondern dem Hochstift zu Speyer. Mhm. Und deshalb heißt er bis heute Speyerer Pfleghof. Und was wurde denn nun hier an Sekt im Keller gemacht? Das heißt, ist das der Ort des Machens oder ist das der Ort des Lagerns? Das im Haus. Das Haus ist der Produktionsstandort. Hier wird der Sekt sowohl hergestellt als auch gelagert. Allerdings ist es so, dass heute das Volumen so groß ist, dass nicht alle Sekte hier gelagert werden können. Sie hört gerade eine von den Audio-Guides, die wahrscheinlich dir sagen, etwas über das Thema sagen, nicht? Wir sind hier zu mehreren, oder? Sind es schon die Menschen, die draußen warten? Interessant, also es sind auch Schächte zur Entlüftung, die ja in einen Keller gehören. Genau, natürlich, ein Keller muss belüftet sein, wobei das bei den Sektkellern doch sehr, sehr zurückhaltend ist. Wir wollen hier eigentlich keinen Durchzug, keine Luftzüge. Der Sekt muss in stehender Luft lagern, sodass hier keine Kühlung durch einen Luftzug entsteht. Trotzdem haben wir im Keller hier relativ frische, sauerstoffreiche Luft, was an dem seltsamen Behang, mit dem seltsamen Behang zusammenhängt, der hier zu sehen ist. Die Hörer sehen es leider nicht, aber sie müssen sich das so vorstellen, das ist dann eher wie bei Dracula oder wie bei einem, aus einem Gruselfilm, hat hier aber eine sehr, sehr wichtige Funktion. Ja. Das ist der schwarze Kellerpilz, auch Kellertuch oder schwarze Katze genannt. Ja, also der ist quasi diese Steine, die an für sich hell sind, ummantelt oder umlagert und herunterhängt. Und es ist also dunkel und da, also ich sehe jetzt nichts hängen, aber es wächst also nach unten. So genau. Ein bisschen, ja. Also es ist also eine, wie Moos, muss man wie sich Moos, vorstellen, wie schwarzes so. Moos. Und ja. Er, der schwarze Kellerpilz, ja. Absorbiert vieles, was hier in der Luft herumschwirrt, ernährt sich von diesem und gibt dann sauerstoffreiche Luft ab. Also eine sehr, sehr günstige, sehr, sehr effiziente Symbiose. Form der Klimatisierung. Wunderbar. Und wird der denn auch, muss er auch ab und zu mal ein bisschen eingedämmt werden? Das könnte wahrscheinlich sein. Das ist ja nicht ins Unendliche. Er darf wachsen, ernährt. Er wächst sehr langsam. Ja. Er braucht allerdings dazu als Elixier, wenn Sie so wollen, ja. Ein wenig Alkohol, ja. Und das kriegt er heute, indem man eben eine Schüssel mit Sekt aufstellt, sodass der langsam verdunstet und den Pilz dann... Ja. Und gibt's, bevorzugt er eine bestimmte Marke? Nein, er ist nur einen... an der chemischen Substanz Alkohol interessiert. Also nicht bekannt, dass er besondere Geschmacksnuancen, ja, Riesling oder Chardonnay bevorzugt. Kann auch nicht sprechen. Also wir stehen hier in einer großen Halle im Grunde. Also es ist wie ein Tunnel, der an beiden Enden zu ist. Und da ist es jetzt eine Probierstube geworden, so ein bisschen. Sie führen hier Führungen durch auch. Das ist das Schöne. Man kann also auch ihre Sektkellerei besuchen. Aber bitte, wie Sie sagten, mit Voranmeldung. Das sagen wir dann noch später, wie das geht. Und es gibt Gruppen, das geht schneller. Und klar, Einzelpaare können Sie aber zu den Gruppen dazu begeben, sozusagen. Und hier wartet, wie gesagt, gleich eine Gruppe. Die freuen sich also und die werden dann so eine Führung bekommen. Und wir haben also schon gesehen, das ist, also muss eine ziemlich große Gruppe sein, denn da stehen ja schon also 20 Gläser bestimmt. Und jetzt aber zu den Anfängen, denn wir haben hier Schilder stehen und Sie haben gesagt, gegründet von einem Herrn mit mehreren zusammen. Und der Kessler-Name kommt ja da auch her. Am Anfang hat er das Unternehmen allein gegründet, als Alleingesellschaft. Oder ich ja. Hol da ein bisschen weiter aus. Ja. Offizielles Gründungsdatum 1. Juli 1826. Mhm. Das hat natürlich eine Vorgeschichte, das Ganze ja. Hier. Mhm. Der Gründer Georg Christian von Kessler blickte bereits auf eine lange, erfolgreiche Karriere im bis heute existierenden Champagnerhaus Veuve Clicquot, Pontsardin in Reims zurück. Also Frankreich. Genau, in der Champagne. Er war dort 19 Jahre tätig, kam aus dem kaufmännischen Bereich, hat verschiedene Funktionen übernommen und hat es dort bis zum Geschäftsführer und Teilhaber von Madame Barbe Nicole Clicquot Pontsardin gebracht, die berühmte Champagnerwitwe Veuve Clicquot. Man kann sich das so vorstellen, dass die beiden sich die Aufgaben und die Vermarktung eigentlich, oder? Dass sie, muss ich das so vorstellen, es waren zwei gleichberechtigte Partner, und in dieser Funktion gründete Kessler hier quasi zunächst als Filialbetrieb des Hauses Veuve Clicquot eine Niederlassung in Esslingen am Neckar. Ja, zwischendurch müssen wir kurz Halt machen, denn es kommen einige Gruppen und da muss man dann warten, bis so 30 Menschen mindestens an einem vorbeiziehen, die natürlich auch alle stehen bleiben und die ganze Sache bewundern und dann weiterlaufen. So, und jetzt werden wir mit Herrn Eberhard Kaiser ein bisschen weiterlaufen. Also, jetzt hatten wir unterbrochen, weil da eine Gruppe war, die sich auch in diesem Keller umschaut. Und jetzt haben wir natürlich auch dieses hängende Gewächs da an den Decken besser sehen können. Und wir stehen jetzt im ältesten Teil, ja? Unter dem ältesten Gebäude, haben Sie gesagt? Der Hintergrund war, Kessler hier in Esslingen am Neckar einen Filialbetrieb eingerichtet hat. Er hat gar nicht so viel mit der Sektkellerei zu tun, sondern mit einem zweiten Geschäftsfeld, das Kessler in der damaligen Zeit vorangetrieben hat. Das ist die Textilindustrie. Aha. Das Haus Veuve Clicquot kam aus der Textiltradition und aus dem Weinhandel. Also diese beiden Säulen, das sind aus dem Mittelalter stammende Geschäftsfelder, in denen solche Wein- und Textilhandlungen tätig waren. Das ist dann etwas zurückgegangen mit dem Textil. Man hat sich mehr auf den Wein, auf den Schaumwein, den Champagner konzentriert. Und erst mit der industriellen Revolution hat man entdeckt, dass Textil, industriell hergestellte Textilien, ein hochinteressantes Geschäftsfeld sind. Mhm. Und das hat Kessler forciert und wollte hier in Esslingen am Neckar eine Filiale, ein deutsches Unternehmen auf diesem Gefeld gründen. Mhm. Und so war seine erste Gründung hier nicht die Sektkellerei, sondern eine Textilmanufaktur, eine Textilfabrik. Mhm. Das hat er auch sehr groß beworben. Mhm. Er hat hier viel Wind, viel PR gemacht, würde man heute sagen. Der König hat das Unternehmen besucht. Mhm. Es wurden modernste Maschinen vorgestellt. Mhm. Die Qualität wurde auf Messen gezeigt. Mhm. Also eine höchst erfolgreiche Gründung, mhm. die im Laufe des 19. Jahrhunderts dann unter anderem Namen auch weltberühmt wurde. Mit der Esslinger Wolle. Kann man sagen, welcher Name dann das berühmt gemacht hat? Und das Unternehmen hieß Merkel und Kienlin. Das sind dann spätere Gesellschafter des Hauses gewesen. Mhm. Vor allem die Familie Merkel war dann auch mit der Firma Kessler über Familienverbindungen eng verbunden. Mhm. Und bis heute gibt es in Esslingen den Merkelschen Park und das Merkelsche Bad. Mhm. Der Merkelsche Park befindet sich auf den ursprünglichen Grundstücken, Immobilien, die Georg Christian von Kessler für seine Textilfabrik in Esslingen erworben hat. Hm. Und erst der zweite Schritt war dann die Gründung der Sektkellerei. Und die Sektkellerei gibt es bis heute. Wir sind mittlerweile im 186. Geschäftsjahr. Schön. Und vor allem unter dem Namen Kessler nach wie vor. Das ist eben auch wichtig. Gut, und jetzt sind wir hier im Keller. Und wo wird denn nun was gemacht? Der Keller ist der Ort der Lagerung, der Ruhe. Also wenn ich gerade die Gruppen hindurchziehen und das Unternehmen erklärt bekomme, herrscht hier eigentlich Ruhe. Ab und zu hört man mal einen der Kellermitarbeiter, der Kellereimitarbeiter, wenn er Flaschen rüttelt, wenn diese nach der traditionellen Methode der Flaschengärung erzeugt werden. Aber ansonsten lagern die Sekte hier mindestens 9 Monate. Mhm. Das schreibt der Gesetzgeber vor bei der Flaschengärung. Mhm. Oft auch länger, denn bestimmte Rebsorten zeigen ihr ganzes Potenzial, ihre ganze Schönheit, ihr ganzes Geschmacksbild erst, wenn sie länger gelagert sind. Mhm. So kann es sein, dass einzelne Sekte auch einmal 2 oder 3 Jahre hier im Keller lagern, bevor sie dann weitere komplizierte Arbeitsschritte durchlaufen müssen, bis sie bei Ihnen im Glas perlen und prickeln und schön Bläschen produzieren und duften und dann auch herrlich schmecken. Mhm. Und einem auch zu einem Hoch, einem anderen Hoch verhelfen, also Hochs in aller möglichen Weise. Genau. So, und was jetzt? Was wollen Sie mir jetzt zeigen und sagen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt durch diese weitläufigen Keller hindurch in den ältesten Teil des Gebäudes, den Kern des Speyerer Pfleghofes, wo wir einen Teil unserer Kreationen bewundern können, wie sie in den Flaschen lagern. Und dort hören wir dann auch mal das typische Geräusch des Rüttelns. Ah, gut, das machen wir. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann machen wir das. Ja, und jetzt wollen wir ein Stück weiterlaufen, auch wieder mit Herrn Eberhard Kaiser und meiner Kollegin Renate Schauer, die uns natürlich mit der Kamera und auch ratgebend in meiner Weise, beziehungsweise sie hat natürlich mich zu Kessler gebracht, sie ist ja Esslingerin, war natürlich sehr nett von ihr und dadurch bin ich überhaupt zu Kessler Sekt gekommen und wir werden jetzt ein bisschen weiter wandern mit Herrn Eberhard Kaiser. Also, wir stehen hier am Ende des Gangs, den wir gerade entlang gegangen sind, den schönen langen Gang. Sie haben gesagt, hier stehen wir vor einer Tafel, einer Marmortafel und immer noch in der Sektkellerei, immer noch unten in den Gewölben. Und hier sind die Prominenten, die Besuch gemacht haben. Und das geht ins 19. Jahrhundert zurück, also fast bis an den Beginn, nicht? Ja. Und wer ist denn alles gekommen? Sagen Sie uns das mal, denn wir können es nicht sehen. Sekt scheint ein interessantes Thema für Besucher zu sein. Die Leute sind seit der Gründung des Hauses hier gerne vorbeigekommen und haben sich die Produktion, die Keller angeschaut, ja. Eigentlich von Anfang an. Und hier auf der Marmortafel sind einige der prominenten Besucher des 19. Jahrhunderts vermerkt, und zwar die Majestäten aus dem württembergischen Königshaus. Die kamen gerne. Die kamen gerne, und das hatte auch einen Grund, ja. Denn Kessler war seit 1881 offizieller Hoflieferant des Königs von Württemberg. Und da haben sich natürlich die Majestäten nicht nehmen lassen, dem Haus ab und zu mal vorbeizuschauen und Proben der aktuellen Cuvées zu nehmen. Und hier sind zum Beispiel vermerkt König Karl von Württemberg und seine Gemahlin Königin Olga von Württemberg, die im Oktober 1865 das Unternehmen besichtigt haben. Da lief es ja schon ganz gut, nicht? Das sollte schon ein paar Jahre sein. Ja. Da war die Marke schon sehr weit, hatte die Marke schon sehr viele Kunden gewonnen im In- und Ausland, war also schon eine Größe. Und dann haben wir einen König, das ist natürlich auch. Der letzte König aus dem Hause Württemberg. Das war König Wilhelm II. Und seine Gemahlin Charlotte, die im Juni 1893 sich hier die Ehre gaben. Und Sie sehen, unten ist eine relativ große Fläche frei, weil man damals natürlich nicht damit gerechnet hat, dass die Monarchie einmal zu Ende sein könnte. Man hat also Platz gelassen für weitere Besucher. Aber seither sind keine regierenden Majestäten mehr hier vorbeigekommen. Aber dennoch viele andere Besucher. Gilt das auch für Bundespräsidenten, da wir ja jetzt eine andere Art von Regierung haben, seit der König nicht mehr da ist? Es sind viele Besucher vorbeigekommen. Es gab viele Besucher, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wer prominent oder wer nicht, weil letztendlich kommt es ja immer darauf an, wem. Schlagerstar zum Präsidenten, also ich meine von der Regierung aber auch, oder? Genau. Kommen auch. Also es kommen immer wieder Mitglieder der Regierung, es gibt auch enge Beziehungen. In der Vergangenheit waren sie sehr eng, zum Beispiel zu Bundeskanzler Konrad Adenauer, der ein bekennender Hochgewächsliebhaber war, also unserer Prestige-Cuvée aus Chardonnay-Weinen, aber auch unser früherer Bundespräsident Theodor Heuss, der kam ja aus dem Württembergischen. Er war natürlich mit der Marke Kessler sehr eng verbunden. Es sind einige Privat-Inkognito-Besuche hier im Hause vermerkt, weil er auch mit der damaligen Inhaberfamilie bekannt war. Und sich an einem guten Tropfen Kessler Hochgewächs oder Kessler Jägergrün auch nicht abgeneigt gewesen sein soll. Das ist schön. Also ich weiß, dass es ein Wort gibt über den Bundespräsidenten Heuss, dass er gesagt hat, der Bundespräsident geht jetzt heim und der Heuss bleibt Hogge. Und der ist vielleicht auch bei Ihnen ein bisschen länger geblieben. Das ist sehr schön. Soll so gewesen sein, dass die Abende dann sehr lang und gesellig, aber auch sehr kultiviert gewesen sein sollen. Das ist schön. Natürlich, nicht nur die Politik hat sich für Kessler und seine Gewölbekeller interessiert, ebenso natürlich Filmstars wie Romy Schneider oder Errol Flynn. Ja. Für uns viel wichtiger sind natürlich die bekennenden, die lebenden Kessler-Fans, die in großer Zahl herbeiströmen. Gibt es da Promis, die man nennen kann, die noch auf ihrer Fotogalerie fehlen, die noch kommen? Bei Lebenden sind wir immer sehr diskret. Sind wir auch immer sehr vergesslich. Es sei denn, es wird ausdrücklich gewünscht, dass wir die Persönlichkeiten dann auch erwähnen oder in unsere Ahnengalerie aufnehmen. Gut, also dann warten wir auf die Zukunft, was da noch alles auftaucht. Und wenn man dann bei Kessler Besuch macht, dann wird man dann auch feststellen, wer da Neues gekommen ist. Also wir haben noch einige in Reserve, die wir in unsere Galerie der Prominenten bei Kessler hängen können. Ja. So, und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter und schauen uns weiter an. Und ich sehe, da ist schon wieder viel los bei Ihnen. Ich habe das nicht befohlen, sondern das ist halt ja, das ist doch wunderbar. Und jetzt haben wir hier sehr viel lagernde Flaschen. Die lagern upside down. Die lagen also von oben nach unten. Da ist also der Da ist noch Kronkorken drauf. Können Sie dazu noch was sagen? Das können wir ja jetzt. Ja. Das ist egal. Hier sehen Sie die klassischen Rüttelpulte. Das sind zwei gegeneinander gestellte Holzbretter. Die haben da so Löcher. Öffnungen, sodass man Flaschen mit dem Hals hineinstecken kann. Mit dem Kopf nach unten sozusagen. Mit dem Hals nach unten. Das ist ganz arg wichtig, weil im Schaumwein drin ist ja nicht nur der Wein, sondern auch Hefe und Zucker. Das sind ja die wichtigsten Elemente für die Gärung. Der Zucker und die Hefe produzieren in der Flasche CO2, das nicht entweichen kann, weil die Flasche ja oben verschlossen ist. Und das nicht entweichende CO2 sammelt sich an, reichert sich an, bildet einen großen Druck. Und unter dem Druck löst es sich dann im Wein und bildet Kohlensäure, wird dann also zur Kohlensäure. Die sehen wir erst wieder, wenn wir die Flasche öffnen. Ein starkes Druckgefälle zwischen außen und innen entsteht und sich das CO2 wieder aus dem Wein herauslöst und dann dieses faszinierende, wunderschöne Bläschenspiel ergibt, das ja zum Sekt, zum Schaumwein dazugehört. Ja. Und die Hefe muss aber raus, weil sonst wäre unser Schaumwein naturtrüb. Wenn es keine Technik gäbe, die Hefe aus der Flasche herauszubekommen, ohne dass wir den ganzen Wein jedes Mal wieder ausschütten müssten. Ja. Und das erreicht man seit etwa 200 Jahren durch die Technik des Rüttelns. Beim Rütteln geht es darum, die im Wein verteilte Hefe schonend herauszulösen und dann ganz langsam in den Flaschenhals hinein zu rütteln und auf dem Korken zu konzentrieren. Also die Flasche wird gedreht oder ein bisschen Am Anfang wird sie ziemlich stark geschüttelt, um die Hefe, die noch an dem Flaschenboden oder an den Flaschenwänden sitzt, abzulösen. Am Schluss wird es eher durch geschickte Drehbewegungen nach unten gedrückt, nach unten gestoßen, bis sich alles dann auf dem Korken gesammelt hat. Und da gibt es den Beruf des Rüttlers? Es gibt den Beruf des Rüttlers, des Remueurs, der ist natürlich heute sehr selten geworden. Heute gibt es auch Maschinen, die gibt es auch bei uns, die diesen Beruf übernehmen, die Funktion übernehmen. Aber ein Teil der Produktion, speziell Sonderformate oder sehr, sehr hochwertige Cuvées, werden nach wie vor von Hand gerüttelt. Das halte ich auch sehr wichtig, dass ein Unternehmen, das mit handwerklichen Traditionen zu tun hat, nie den Kontakt zum Produkt verliert. Also alle Vorgänge technisiert und nur in technischen Dimensionen denkt, sondern dass man immer auch den Kontakt mit dem Ursprung hat. Das ist ja die Marke Kessler. Ja. Traditionsbewusstsein und gleichzeitig Blick nach vorne. Aber Traditionsbewusstsein kann ja durchaus modern sein. Absolut. Sonst würden ja nicht so viele Besucher hierher kommen und sich das anschauen. Genau. Und ich meine, wir stehen ja auch in einem Naturprodukt sozusagen, auch ein von Stein gerichtetes Haus und Glas und all diese Dinge, die um uns herum sind. Glas, genau. Das sind die wichtigsten. Und jetzt Elemente. Sind aber am Ende dieser Flaschen, die jetzt nach unten zeigen, Kronenkorken. Das ist also eine Verschlussart, die wahrscheinlich dann auch wieder gelöst wird. Genau. Wenn Sie Flaschen mit einem Metallkronkorken sehen, befinden diese sich in der Produktion. Das heißt, sie sind noch nicht für den Versand, für den Verkauf vorbereitet. In die Verkaufsflaschen kommen Naturkorken. Naturkorken immer noch, das ist ja auch sind aus unserer Sicht nach wie vor das beste, das stabilste Dichtungsmittel. Und außerdem wird es halt verbunden im Blickwinkel des Verbrauchers als hochwertig. Ja. Während der Produktion werden solche Metallkronkorken eingesetzt. Weil es ja um Druck geht, nicht? Es geht um Druck und es wird ja wieder geöffnet. Das ist, wenn Sie so wollen, eine kleine Innovation. Was hat der Kessler gemacht? Zu dieser Zeit waren die Flaschen alle noch mit speziellen Naturkorken verschlossen, die aber auch wie heute geöffnet werden. Ja, aber ich meine, da war natürlich die Gefahr, dass der Druck den Korken rausdrückt, wahrscheinlich noch ein bisschen größer als ein Kronenkorken. Also wir haben ja darüber gesprochen, dass auch einiges mal ablief. Also wenn es nur den Korken herausdrückt, das wäre ja eine glimpfliche Sache gewesen. Ja. In dieser Zeit war es aber eher so, dass dann die ganze Flasche explodiert ist. Ah, wie schade. Das hat damit zu tun, dass natürlich die Glasqualität, die Glashersteller, das auch erstmal lernen mussten, Schaumweinflaschen herzustellen, also Glaserzeugnisse zu produzieren, die einem hohen Druck standhalten. Das dauerte einige Zeit, bis man hier Qualitäten liefern konnte, die dem Druck standhielten. Man muss sich immer wieder bewusst machen, in einer Sektflasche, bei der die Gärung abgeschlossen ist, herrscht ein Druck von etwa 6 Bar. Das ist dreimal so viel wie in einem Autoreifen. Und das muss das Glas 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und das über viele, viele Jahre hinweg aushalten. Und mit wechselnden Temperaturen. Genau, Temperaturunterschiede, nicht immer schonende Behandlung. Das führt dann dazu, dass es zu Explosionen kommen kann. Ja, und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil unserer Führung. Es war ein langer Rundgang und ein langer Gang, wo wir immer mal hier und da in die einzelnen Keller hineinschauten und wie gesagt immer und immer wieder Gruppen, die auch gekommen sind und die Sache bewundert haben, an uns vorbeiziehen ließen, damit es schön ruhig war für unsere Sendung und wir ihnen Informationen bringen konnten. Wir haben uns mit Herrn Kaiser dann noch ausgiebig über das Rütteln unterhalten. Die Flaschen, die er uns zeigte, standen auf dem Kopf sozusagen, denn man brauchte diesen Flaschenhals zum Auffangen der Hefe in dieser Flüssigkeit. Die Flüssigkeit soll die Luftbläschen, die CO2-Bläschen enthalten, aber nicht mehr naturtrüb sein, sondern ganz klar in der Flüssigkeit. Und dazu muss die Hefe abgeklopft werden, damit sie sich im Inneren von den Rändern löst und sie dann nach unten in den Flaschenhals wandert. Wie kriegt man dann diese Hefe, diese Naturtrübheit sozusagen, geballt aus der Flasche wieder heraus? Zwischen dieser Hefe bildet sich dann ein ganz kleiner Punkt mit CO2, das heißt, da ist noch ein wenig Druck zwischen der Flüssigkeit und der Hefe, die nun konzentriert im Flaschenhals ist. Dann nimmt man diese Flaschen, die man übrigens in weiteren Vorgängen, um die restliche Hefe zu lösen, sie sind noch so wie kleine Fäden, wie Zirruswölkchen sah das aus, in der Flüssigkeit, diese nimmt man dann und schubst sie quasi mit einer halben Drehung in die Richtung Flaschenhals. Also man braucht nicht immer wieder zu klopfen, sondern man dreht sie nur noch. Und dann ist also sämtliche Hefe konzentriert im Flaschenhals. Wie bekommt man, wie gesagt, die Hefe dann heraus? Man nimmt die Flasche und taucht sie in eine Sohleflüssigkeit, das heißt ein Salzgemisch. Und dieses Salzgemisch kann man runterkühlen und damit auch den Flaschenhals bzw. die Flasche bis auf minus 20 Grad. Bei dieser hohen oder niedrigen Temperatur wird tatsächlich nur die Hefe gefroren und die Flüssigkeit, die Alkoholflüssigkeit des Sektes bleibt unversehrt bzw. ungefroren und damit kann man dann die Flasche wieder hinstellen und kann dann diesen Kronenkorken, den man provisorisch auf dem Getränk hat, öffnen und damit mit dem CO2, das sich zwischen Flüssigkeit und Hefe gebildet hat, die nicht zu der Flüssigkeit selbst gehört, schubst quasi damit dieses CO2, diese Hefe, hinaus aus der Flasche. Man könnte sie jetzt durchaus einfach mit einem schönen Korken versehen, mit einem Naturkorken, aber man möchte vorher noch dieses Getränk auf seine Süße prüfen. Das heißt, wenn man einen Sekt haben möchte, der eine gewisse Süße hat und das geht von 25 bis zu etwa 30% Süße, dann muss man zusetzen eine gewisse Dosage nennt man das. Und damit wird experimentiert, damit werden verschiedene Süßen hergestellt. Und diese Dosage, dieses Gemisch, diese Süße wird dem Sekt zugesetzt. Und dann erst wird die Flasche richtig verkorkt. Früher hat man nicht so trockenen Sekt wie heute getrunken, sagt man. Das wurde in historischen Flaschen, die man fand, beziehungsweise in der Recherche festgestellt, dass früher die Menschen sehr viel lieber süßere Getränke als heute getrunken haben. So war der Sekt eigentlich ein sehr süßes, ein Dessertgetränk, und heute ist er das vielleicht nicht mehr. Heute, wenn man ein Getränk fast ohne Zucker haben möchte, ohne Süße, dann muss man auf das Etikett schauen und nach Brüt oder Extrabrüt schauen. Das ist ein historischer Begriff und heißt ja nicht trocken, dass ein Getränk trocken ist. Wenn es Flüssigkeit ist, ist ja eigentlich auch ein wenig komisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber dieses Label, diese Bezeichnung trocken, Brüt, bezieht sich auf die Süße in dieser Flasche. Und wie gesagt, viele Menschen mögen es so ein bisschen gesüßt, so bis zu 30%, und denen sei dann viele dieser Sorten gewidmet. Auch, sagt Herr Kaiser, muss natürlich ein Getränk in seinem Geschmack, in seiner Geschmacksrichtung auch zu der Marke passen. Das heißt, ob ein Getränk sehr süß ist oder nicht, daran liegt auch, ob es ein Kessler-Sekt sein soll oder nicht. Denn Kessler-Sekt steht für einen bestimmten Geschmack und eine bestimmte Geschmacksrichtung. Und darüber haben wir uns dann verabschiedet, über dieses interessante Gespräch. Und ich darf mich ganz herzlich noch einmal bei meiner Kollegin Renate Schauer bedanken für diese tolle Idee, zu Kessler-Sekt zu gehen und uns dieses wunderschöne Speyerer Hof anzuschauen und vor allem auch mit dem sehr, sehr netten Herrn Kaiser eine Privatführung machen zu können. Das hat mir sehr, sehr gefallen und ich hoffe, Ihnen würde es auch gefallen, bei Kessler einmal vorbeizuschauen. Dazu bitte nicht zu Stoßzeiten, das heißt nicht zu Weihnachten, nicht zu Wochenenden. Wenn Sie die Möglichkeit haben, fahren Sie dort zur Woche hin und melden Sie sich vorher bitte an. Wir sagen Ihnen in unserem Blog noch, welche Adresse bzw. welche Internetadresse Sie dazu ansteuern müssen. Und wir freuen uns sehr, wenn wir Sie ein bisschen auf diesen Sekt, auf diese älteste Sektkellerei, die sich in Esslingen in Deutschland befindet, aufmerksam machen konnten. Aber vor allem stoßen Sie mit einem Glas Sekt an, egal was Sie zu feiern haben. Es ist immer ein Getränk, was man früh morgens vielleicht, wenn man eine Piccolo-Flasche öffnen möchte, auch mal so trinken kann oder zusammen mit denen, die man lieb hat. Eine ganz tolle Flasche. Hier ist sie. Auch zusammen verzehrt bzw. trinkt. Und anstoßen tut man mit Sekt eigentlich wenig, weil der Sekt mussiert und damit der Klang in einem schönen Kristallglas gar nicht so schön klingt, nur ein Bling, nicht so schön, wie ich eben mit der Flasche angestoßen habe sozusagen. Und ich wünsche Ihnen erstmal ein ganz tolles Jubiläum, wenn Sie das zu feiern haben, einen schönen Geburtstag, was immer es ist, was Sie feiern. Wir möchten Ihnen dazu gratulieren und Ihnen einen schönen, schönen Tag wünschen, diesen Sonntag und auch die kommende Woche, bis wir uns dann am kommenden Sonntag mit einem neuen Gespräch, mit einer neuen Sendung wiederhören. Am Mikrofon war Ihre Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt Tschüss, Ciao, seien Sie nett zueinander und Bye-bye wünscht. Und unser Produzent Bill Davidson, der Ihnen ebenfalls ein ganz tolles Jubiläum, selber gerade eins gefeiert hat, er hatte Geburtstag, wünscht und sagt Tschüss.